Für was haben Sie sich denn heute Mittag entschieden? Hatten Sie das richtige Getränk zu Ihrem Essen? Geht es Ihnen auch manchmal so? Man ist in einem guten Restaurant oder auf einer tollen Party und fragt sich dann, will ich ein Bier oder doch ein Wein oder lieber eine Berliner Weiße? Die Engländer haben darauf eine einfache Antwort. Cider. Die Franzosen haben den Cidre. Wir haben nun für Sie den Decider, die klassische Alternative zu Bier und Wein. Bier-Decider, Drink-Cider, treffen Sie die richtigen Entscheidungen. Das wünschen wir Ihnen. Dankeschön. Guten Tag. Wir sind die Urlaubsretter. In Brandenburg gibt es 3000 Seen. Und in Mecklenburg-Vorpommern nochmal 2000. In Berlin gibt es eine ganze Menge Stadt. Und in Brandenburg und in Sachsen-Anhalt zusammen gibt es mindestens 23 Wolfsrudel. Eine ganze Menge zu entdecken und wir wollen euch dabei helfen. Wir wollen unseren Kunden attraktiven Urlaub bieten und zwar in umgebauten historischen Feuerwehrfahrzeugen. Detailverliebt und schick ausgestattet. Anders als Barbies und Kens Urlaubstraummobil hier. Mit Charme und Stil und wir wollen entspanntes Reisen machen. Wir wollen, dass schon der Weg Teil des Urlaubs wird. Aktuell bauen wir eine Flotte aus von verschiedenen Fahrzeugen für jede Art der Anwendung. Und weil wir hier auf dem Entrepreneur Summit sind, wir haben auch Eventfahrzeuge. Vielen Dank. Mir schmeckt Gua echt gut. Ich stelle euch heute hier unser neues Produkt vor. Es heißt Gua. Es ist ein würziger Kakao mit Guarana. Wie beschreibe ich euch den Geschmack am besten? Also es ist würzig, ist nicht zu süß, weil wir Honig statt Zucker nutzen. Aber da ist noch was anderes. Ich bin plötzlich so wach. Und das kommt vom Koffein aus der Guarana-Frucht. Also aus der Guarana-Frucht. Ihr könnt jetzt zum ersten Mal Gua in unseren Online-Shop bestellen. Dafür gibt es mehrere gute Gründe als Alternative für alle Kaffee- und Kakaotrinker unter euch. Es ist ein nachhaltiges Produkt. Wir benutzen biologische Zutaten. Es macht nachhaltig wach. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, könnt ihr eure persönlichen Gua-Berater ansprechen. Ihr seht uns mit dem Gua-Shirt, wir alle hier. Dankeschön. Dankeschön. Hallo, ich bin der Diego. Hallo, ich bin der Chris und das ist der Mobile Garden, unser Projekt und unser kleiner grüner Begleiter. Akiko ist Künstlerin und die Designerin von Mobile Garden und inspiriert wurde sie von einer japanischen traditionellen Gartenbauweise. In den nächsten 22 Stunden habt ihr die Möglichkeit, auf dieser Webseite entweder ein DIY-Kit oder einen fertigen Mobile Garden zu erwerben. Mobile Garden ist ja, in verschiedenen Farben erhältlich, klein, handlich und, wie der Name schon sagt, mobil. Wir glauben, dass die Mobilität wichtig ist, um Heimgärtnern spielerischer, sozialer, abwechslungsreicher zu gestalten. Weil stellt euch mal vor, jeder von euch hat einen Mobile Garden, ihr trägt den rum, trifft Gleichgesinnte, könnt euch gleich austauschen oder, was noch besser ist, danke, wir haben nur 60 Sekunden, deswegen, ihr könnt Ableger tauschen. Einfach abschneiden, jemand anders geben, tolle Möglichkeit, kostenlos an Pflanzen zu kommen, tolle Leute kennenzulernen und ja, mit einem tollen Andenken nach Hause zu gehen. Dankeschön. Wir sind die nächsten 2 Stunden da. Danke. And happy gardening. Auf los geht's los. Jetzt geht's los, wir fangen an. Ich liebe diese ganzen Konzepte, aber eine wichtige Sache wird oft beim Gründen vergessen, und zwar, wie kriege ich überhaupt meine Kunden? Was habe ich heute Morgen in den beiden Workshops gelernt? 63 Millionen Smartphones jedes Jahr, 43 Millionen Anfragen, regionales Marketing über eine mobile Webseite. Was kostet eine mobile Webseite? Im letzten Jahr lag die bei ungefähr 8.000 Euro mit App und so weiter. Mittlerweile bieten wir sie über diese wunderschöne Adresse an für, ich glaube, 348. Also jeder sollte eine mobile Webseite haben. Ganz einfach, ich fahre mit 180 über die Autobahn, möchte meine Frau einen Blumenstrauß mitbringen, weil ich natürlich zu spät bin. Was tue ich? Ich mache eine normale Seite auf, wusel mich da durch und der Grafiker, toll wie er ist, hat es geschafft, auf einer herkömmlichen Webseite die einzige Telefonnummer als Kontaktaufnahme im Impressum zu verstecken. Macht sich gut bei 180 im Regen. Was mache ich jetzt? Ich habe eine mobile Webseite, habe einen Knopf, Call to Action für unsere Profis, gehe rauf, bin verbunden mit dem Blumenladen, kann die Blumen kaufen, bin zu Hause und bin glücklich. Und wenn Mutti glücklich ist, bin ich natürlich auch glücklich. Bin ich fertig? Ja, ich bin fertig. Auf die Sekunde. Traumhaft. Danke. Guten Tag. Tun Sie mir einen Gefallen. Denken Sie bitte mal an Ihren letzten Umzug. Kisten besorgen, Bücher rein, Aktenordner rein, Regale abbauen, Regale schleppen, Regale wieder aufbauen, Kisten aufmachen, alles Zeug wieder dahin sortieren, wo es mal gewesen ist. Wunderschöne Sache. Aber nach ein paar Mal fragen Sie sich vielleicht, muss das so sein? Ist das Schicksal? Oder geht das vielleicht sogar noch besser? Es könnte doch sein, dass ich das Regal einfach nehme und mittrage, so wie es ist, mitsamt dem Inhalt drinnen, ohne ausräumen, ohne wieder einräumen. Einfach mitnehmen, wegtragen, neu wieder aufstapeln an einem neuen Ort. Das war es eigentlich schon. Umzugskiste ist gleich Regalmodul. Hier haben Sie das Ding. Das Prinzip ist sehr einfach, 3 Lagen Wellpappe. Mit diesen Noppen hier oben drauf können Sie das 2 Meter oder noch höher als 2 Meter stapeln, mitsamt Inhalt drin. Patent haben wir bekommen dafür. Jetzt gibt es das Ganze erstmals um 5,90 Euro in diesem Shop hier. Und jetzt kommt's. Wir müssen 1500 Stück herstellen, damit wir es produzieren können. Wenn Sie dabei sind, wenn Sie sich Ihr Leben in Zukunft ein bisschen leichter machen und ordentlich bestellen, dann schaffen wir die 1500er Marke. Vielen Dank. Wie heißt das Ganze? Chimo. Chimo kommt von Leben, Lebenselixier. Mo sind Möbel. Das sind mobile Möbel, die man im Internet sehen kann und wo man die Zeichnungen runterladen kann, die überall auf der Welt gebaut werden können. Und diese Möbel können dann auch noch 3% des Umsatzes pflanzen. Das ist, was zu den Chimos zu sagen ist. Ich selber bin Produktentwickler, Visionär, Entrepreneur in Potsdam. Dort werden diese ganzen Dinge entworfen. Und ja, Sie sind herzlich eingeladen, sich mal die Internetseite anzuschauen und zu gucken, was da immer wieder passiert. Und glauben Sie nicht einem Möbelverkäufer, der in 60 Sekunden Ihnen hier ein Möbel verkaufen möchte. Gucken Sie öfters mal auf die Seite und sehen dann einfach, das hat sich Neues getan und das kann man mit so einer neuen Idee alles anfangen. Dankeschön. Dankeschön. Ich bin Benjamin Michels und mit 15 Jahren habe ich mein erstes von 4 Unternehmen gegründet. Ich bin glücklich, ich habe genug Geld zum Leben und ich arbeite selbstbestimmt. Obwohl ich Entrepreneur bin, bekomme ich regelmäßig Jobangebote. Als Leiter einer Marketingabteilung mit 45 Urlaubstagen. Als Business Development Manager mit vollkommen freier Zeiteinteilung. Als Projektmanager mit Firmenwagen, Firmenhandy und was Sie mir noch dazu geben wollen. Aber ich lehne jedes einzelne Angebot ab. Warum? Weil ich meinen Marktwert kenne. Ich weiß, wie viel ich wert bin, ich weiß, was ich verlangen kann und ich lasse mich nicht auf schlechte Angebote ein. Wie ist es mit Ihnen? Kennen Sie Ihren Marktwert? Wissen Sie, wie viel Sie wert sind? Wissen Sie, wie viel Sie verlangen können? Also überlegen Sie sich. Gehen Sie auf wasbinichwert.de und lassen Sie sich von unseren professionellen Headhuntern und Personalentwicklern Ihren Marktwert schätzen. Denn kaum einer weiß genau, was er wirklich wert ist. Dankeschön, auf die Sekunde. Hallo, liebe Freunde der gepflegten Szene. Ich bin Eugen Graf und komme aus Bielefeld, habe dort Maschinenbau studiert, arbeite seit circa einem Jahr als Konstrukteur und habe mich schon während dem Studium unter anderem mit dem Buch Kopfschlägkapital beschäftigt. Da geht es ja auch um Großpackungen. Das Thema habe ich auf Zahnseide angewandt und dabei ist eine Zahnseiden-Großpackung mit 400 Metern rausgekommen. Jeder kann sich das dann ausrechnen, die hält 8-mal so lange wie eine normale 50-Meter-Packung und ihr spart Zeit, ihr müsst das nicht ständig nachkaufen. Es ist umweltschonend, es gibt weniger Verpackung, weniger Müll. Und das bekommt ihr zwischen heute 14:30 und morgen 13:30 zu einem Sonderangebot für 6,90 Euro 400 Meter. Dankeschön. Dankeschön.